Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 11. In die Tiefen der Welt. Der große Rat tagte schon weit über die Mittagszeit. Alle waren tief bestürzt über die Nachrichten von Kriegen und Unruhen, die Saurons Gier nach dem Ring in die Welt brachte. Elrond hatte die einzige Möglichkeit der Rettung ausgesprochen. Das Feuer zu finden, in dem der Ring gemacht worden war, um ihn darin zu vernichten. Gloin, der Zwerg, wollte wissen, was geschehen würde, wenn der eine, alles beherrschende Ring zerstört worden sei. Wir wissen es nicht genau. Manche hoffen, dass die drei großen Ringe, die Sauron niemals berührt hat, und ihre Beherrscher, die Elbenkönige, die Welt heilen könnten. Doch mag es auch sein, dass sie dahin schwinden und viele schöne Dinge verblassen und vergessen sein werden. Das ist es, was ich glaube. Dennoch sind alle Elben bereit, dieses Wagnis auf sich zu nehmen, wenn dadurch Saurons Macht gebrochen wird. Welche Macht haben wir denn, das Feuer zu finden, in dem er gemacht wurde? Ist das nicht der Weg der Verzweiflung oder der Torheit? Verzweiflung? Torheit? Es ist nicht Verzweiflung, denn Verzweiflung kennen nur jene, die das Ende unzweifelhaft erblicken. Das tun wir nicht. Aber Torheit ist gut. Lasst uns Torheit zu unserem Deckmantel nehmen. Torheit? Ja, Torheit. Als Schleier vor den Augen des Feindes. Nie wird er auf den Gedanken kommen, dass wir den Ring haben und dennoch nicht nach Macht streben, sondern ihn zerstören wollen. Zumindest eine Zeit lang nicht. Der Weg muss beschritten werden. Aber weder Stärke noch Weisheit werden uns weit bringen. So ist es oft mit Taten, die die Räder der Welt in Bewegung setzen. Kleine Hände vollbringen sie, während die Augen der Großen anderswo sind. Schon gut, Herr Elrond. Ich verstehe eure Anspielung. Bilbo, der dumme Hobbit, hat die Sache angefangen, soll er sie auch zu Ende bringen. Wann soll ich aufbrechen? Wir zweifeln nicht an der Ehrlichkeit deines Angebots, Bilbo, aber deine Rolle ist ausgespielt. Du bist nur noch Chronist. Schreibe dein Buch zu Ende und halte dich bereit, eine Fortsetzung zu schreiben, wenn sie zurückkommen. Dann sage mir, wen meinst du mit sie? Die Boten, die mit dem Ring fortgeschickt werden. Und wer sollen sie sein? Könnt ihr euch nicht ein paar Namen einfallen lassen? Elben mögen vom Reden allein leben können, aber ich bin ein alter Hobbit und vermisse meine Mittagsmahlzeit. Hört mir zu, bitte. Hört mir zu. Ich, Frodo Beutlin, werde den Ring nehmen, obwohl ich den Weg nicht kenne. Die Hobbits waren fast 2 Monate in Elronds Haus. Der November war mit den letzten Spuren des Herbstes vergangen und der Dezember war schon weit fortgeschritten. Elrond hatte Kundschafter ausgeschickt, aber die Kundschafter hatten nichts Neues erfahren, weder von Gollum noch von anderen Dienern des Feindes. Nur 3 der schwarzen Pferde hatte man ertrunken an der überfluteten Furt gefunden und weiter unten die Leichen von 5 anderen. Von den Reitern war keine Spur zu sehen und man hoffte, dass sie heimkehren mussten zu ihrem Herrn nach Mordor, leer und gestaltlos. Elrond rief die Hobbits zu sich. Die Zeit ist gekommen. Wenn sich der Ring auf den Weg machen soll, dann muss er bald gehen. Stehst du zu deinem Wort, Frodo, dass du der Ringträger sein willst? Ja, ich werde mit Sam gehen. Du wirst vielen Feinden begegnen. Und du wirst Freunde finden, wenn du es am wenigsten erwartest. Ich werde Botschaften aussenden, soweit ich es vermag. Und ich werde dir Gefährten aussuchen, die so weit mit dir gehen sollen, wie sie es wollen oder das Schicksal es zulässt. Die Gemeinschaft des Ringes soll aus 9 bestehen. Und die 9 Wanderer sollen es mit den 9 Reitern aufnehmen, die böse sind. Mit Frodo sollte Gandalf gehen. Die übrigen sollten Vertreter der anderen freien Völker der Welt sein. Legolas ging für die Elben mit. Gimli, Gloins Sohn, für die Zwerge. Für die Menschen wurde Aragorn bestimmt, sowie Boromir, der Tapfere. Und mit Merry, Pippin und Sam, den Getreuen, waren es endlich 9. Elendils Schwert wurde neu geschmiedet und Aragorn nannte es Anduril, Flamme des Westens. Bilbo schenkte Frodo sein blank geputztes Schwert Stich und ein kleines Panzerhemd. Es sah prachtvoll aus, besetzt mit weißen Edelsteinen und Bergkristall. Frodo wollte es nur unter seinem Wams tragen, weil es ihm nicht angemessen schien. Boromir hatte ein Langschwert, trug Schild und Kriegshorn. Gimli, der Zwerg, trug ein kurzes Hemd aus Stahlringen und in seinem Gürtel steckte eine breite Axt. Legolas hatte Bogen und Köcher und in seinem Gürtel einen langen, weißen Dolch. Die jüngeren Hobbits trugen die Dolche aus dem Hügelgrab. Doch Frodo nahm nur Stich. Gandalf trug seinen Stab. Gegürtet an seiner Seite war das Elbenschwert Glamdring. Dies ist mein letztes Wort. Der Ringträger macht sich auf die Suche nach dem Schicksalsberg. Ihm allein ist eine Verantwortung auferlegt. Er darf den Ring weder wegwerfen, noch an einen Diener des Feindes ausliefern. Auch darf er ihn niemandem überlassen, außer den Mitgliedern der Gemeinschaft. Oder des Rates. Und auch das nur in größter Not. Die anderen gehen als freiwillige Gefährten mit ihm, um ihm auf seinem Weg behilflich zu sein. Es wird ihnen kein Eid und keine Verpflichtung auferlegt, weiterzugehen, als sie wollen. Denn ihr kennt nicht die Stärke eurer Herzen und könnt nicht voraussehen, was jedem von euch auf der Straße begegnen mag. Schaut nicht zu weit voraus, aber geht guten Mutes. Möge euch der Segen aller Freien begleiten. 2 Wochen waren sie unterwegs. Da erreichten sie das Land Hulsten, das früher in glücklicheren Tagen, als die Elben hier noch lebten, Eregion hieß. Sie vermissten etwas. Vögel und andere Tiere. Es war still im Land. Unheimlich still. Und das machte sie misstrauisch. Und sie stellten zum ersten Mal nachts Wachen auf. Hulsten war nicht sicher für sie. Und sie zogen schnell weiter. Sie mussten über das Nebelgebirge. Um Mitternacht hatten sie die hohen Berge erreicht. Ein bitterkalter Wind fegte über die Felsen. Es begann zu schneien. Bald lag dicker Schnee auf ihren Kapuzen. Das habe ich befürchtet. Ich auch. Obwohl es selten so weit südlich schneit. Außer hoch oben. Und wir sind noch nicht über den Rothornpass. Ich frage mich, ob es eine List des Feindes ist. Sein Arm ist lang geworden. Es schneite immer mehr, Steine begannen von den Bergen herabzurollen. Es wurde kälter und kälter und die Luft war erfüllt mit Geräusch. Wir sollten heute Nacht nicht weitergehen. Soll das Wind nennen, wer will. Es sind grausame Stimmen in der Luft und die Steine sind auf uns gezielt. Was können wir tun? Hier bleiben oder zurückgehen? Es hat keinen Zweck, zurückzugehen, solange der Sturm anhält. Die Gemeinschaft fand eine Felswand und alle kauerten sich eng zusammen. Lutz, das Pony, stand geduldig, aber niedergeschlagen vor den Hobbits und schirmte sie ein wenig ab. Aber es dauerte nicht lange, da reichte ihm der angewehte Schnee bis über die Fesseln. Es ist sinnlos, hier sitzen zu bleiben, bis uns der Schnee über die Köpfe reicht. Wir haben Holz mitgenommen. Was haltet ihr von einem Feuer? Du kannst Feuer machen, Sam, wenn du es vermagst. Wenn irgendwelche Beobachter da sind, die diesen Sturm ertragen können, dann sehen sie uns mit oder ohne Feuer. Aber es überstieg die Fähigkeiten der Elben und der Zwerge, eine Flamme zu schlagen. Erst als Gandalf Hand anlegte, ein Reisigbündel nahm und seinen Stab mitten hineinstieß, da entflammte das Holz und begann zu knistern und zu wärmen. Langsam ging die Nacht ihrem Ende zu. Das Feuer brannte herunter und der Schneefall ließ allmählich nach, bis er in der Morgendämmerung endlich zum Erliegen kam. Ich werde mit Aragorn versuchen, den Pfad vom Schnee zu befreien. Die größte Verwehung ist dort vorne an der Kehre. Die große Schneewehe war nicht so breit, wie sie gedacht hatten. Sie lag quer zum Pass und Aragorn und Boromir hatten in der Mitte einen Durchgang getreten. Gerade als sie nach kurzer Rast hindurch wollten, stürzte mit lautem Gerumpel und Getöse eine Steinlawine herunter. Zurück! Verschüttet! Alles verschüttet! Wir müssen zurück! Da sind die Vögel wieder. Es lässt sich nicht ändern. Der Feind hat gesiegt. Wir müssen sofort wieder hinunter. Ein kalter Wind blies hinter ihnen her, als sie den Rothornpass den Rücken zuwandten und müde den Hang hinunterstolperten. Zurück nach Bruchtal bedeutet, die Niederlage zu besiegeln. Dann muss der Ring dort bleiben und der Feind wird Bruchtal belagern und zerstören. Also müssen wir weiter, wenn es einen Weg gibt. Es gibt einen Weg. Es ist ein schlimmer Weg. Und ich habe der Gemeinschaft noch nichts darüber gesagt, solange wir den Gebirgspass nicht zumindest versucht hatten. Der Weg führt durch die Minen von Moria. Nur Gimli der Zwerg hob den Kopf, seine Augen glühten. Alle anderen wurden von Schrecken gepackt, als der Name Moria fiel. Es ist ein Name mit böser Vorbedeutung. Warum wandern wir nicht nach Süden bis zur Pforte von Rohan, wo die Menschen mit meinem Volk befreundet sind? Wir könnten dann die Straße nehmen, der ich auf meinem Weg nach Bruchtal gefolgt bin. Hast du nicht gehört, was ich über Saruman berichtet habe? Der Ring darf nicht in seine Nähe kommen. Und Isengard liegt nicht weit von der Pforte von Rohan. Sie ist für uns versperrt, solange wir den Ringträger begleiten. Mein Rat, das Gebirge weder zu überschreiten noch zu umgehen, sondern unter ihm hindurchzugehen, durch die Minen von Moria. Ich werde diesen Pfad mit dir beschreiten, Gandalf. Du ermutigst mich, Gimli. Gemeinsam werden wir die verborgenen Tore finden. In den Ruinen Morias wird der Kopf eines Zwergs weniger zu verwirren sein als die Köpfe von Elben, Menschen und Hobbits. Aber die Frage ist, wer wird mir noch folgen, wenn ich euch dorthin führe? Ich werde dir auch folgen. Aber ich sage dir, hüte dich, wenn du die Tore von Moria durchschreitest. Ich werde nicht gehen. Es sei denn, die Gemeinschaft überstimmt mich. Ich möchte nicht nach Moria gehen. Was sagen die Hobbits? Ich möchte auch nicht gehen, aber ebenso wenig möchte ich Gandalfs Rat ausschlagen. Widerstrebend willigten auch Legolas und Boromir schließlich ein. Sie hüllten sich alle in ihre Mäntel und schwiegen. Sie hörten den Wind durch die Felsen und Bäume pfeifen, und ein Heulen und Wehklagen war rings um sie im leeren Raum der Nacht. Der Wind heult mit Wolfsstimmen. Das sind die Warge. Sie sind übers Gebirge nach Westen gekommen. Seid still! Es ist wahr. Der Feind hat uns die wilden Wölfe geschickt. Die Jagd hat begonnen. Macht schnell ein Feuer an! In der dunklen Nacht sah man viele glänzende Augen über den Rand des Berges starren. Als ein großer Wolf plötzlich auf sie zulief, sprang Gandalf auf und hielt seinen Stab hoch. Werft Holz auf das Feuer! Zieht eure Klingen! Stellt euch Rücken an Rücken, Freunde! Hinter dem Anführer der Wölfe stürzten graue Gestalten über den Bergrand. Aragorn stieß dem Leitwolf sein Schwert in die Kehle. Boromir hieb einen den Kopf ab. Neben ihm stand Gimli, der Zwerg, und schwang breitbeinig die Streitaxt. Legolas' Bogen sank Tod und Verderben. Im flackernden Licht des Feuers schien Gandalf plötzlich zu wachsen. Er nahm einen brennenden Ast auf und schritt den Wölfen entgegen. Sie wichen vor ihm zurück. Hoch in die Luft warf er den glühenden Ast. Er flammte auf mit einem weißen Glanz wie ein Blitz. Höre, Saurons Hund! Gandalf ist hier! Im Nu sprang ein Riesenfeuer von Baumwipfel zu Baumwipfel. Der ganze Berg wurde überzogen von blendendem Licht. Der letzte Pfeil von Legolas Bogen fing in der Luft Feuer und durchbohrte brennend das Herz eines großen Tiers. Langsam erstarb das Feuer. Die Feinde waren verjagt. Ich hab's gewusst. Die Wölfe werden uns nicht kriegen. Die Gemeinschaft hatte sich viele Meilen durch Täler und trockene Flussläufe geschleppt. Sie erreichten einen See und hinter ihm erhoben sich riesige Felsen, deren finstere Wände bleich schimmerten im Abendlicht. Das waren die Mauern von Moria. So, da sind wir endlich. Hier endet der Elbenweg von Hulsten am Westtor. Das waren glückliche Tage, als es noch enge Freundschaft gab zwischen Zwergen und Elben. Es war nicht die Schuld der Zwerge, dass diese Freundschaft schwand. Ich habe nicht gehört, dass es die Schuld der Elben war. Ich habe beides gehört und ich will jetzt kein Urteil abgeben. Aber ich bitte euch beide, Legolas und Gimli, Freunde zu sein und mir zu helfen. Das Tor ist verborgen und verschlossen und ich muss es finden und öffnen. Das Pony muss draußen bleiben. Aber du kannst den armen Lutz doch nicht den Wölfen überlassen, Gandalf, mein Herr. Es tut mir leid, Sam, aber wenn sich das Tor öffnet, so glaube nicht, du wärst in der Lage, Lutz hineinzuzerren in die lange Dunkelheit von Moria. Aber Gandalf, es wäre so gut wie Mord. Es wird kein Mord sein. Ich werde mit dem Pony sprechen. Seid ihr bereit? Ich kann keine Spur von einer Tür entdecken. Zwergentüren soll man ja auch nicht sehen, wenn sie geschlossen sind. Sam hatte sein Pony umarmt, es dann abgeladen und vom Gepäck das genommen, was zu brauchen war. Der Mond beschien jetzt die graue Felswand, als Legolas eine Inschrift fand. Was besagt die Inschrift? Es ist Elbensprache, aber es besagt nichts von Bedeutung. Die Türen von Durin, des Herrn von Moria. Sprich, Freund, und tritt ein. Was bedeutet das, sprich, Freund, und tritt ein? Das ist doch ganz klar. Wenn du ein Freund bist, sage das Losungswort und die Tür wird sich öffnen und du kannst eintreten. Weißt du das Losungswort, Gandalf? Nein. Aber was hat es dann für einen Sinn gehabt, uns in diese verdammte Gegend zu bringen? Du hast gesagt, du seist einmal durch die Minen gegangen. Wie kann das sein, wenn du nicht weißt, wie man hineinkommt? Hast du keinen Verstand mehr, Boromir? Ich kam nicht von dieser Seite, ich kam von Osten. Diese Tür öffnet sich nach außen. Von innen kannst du sie mit der Hand aufstoßen. Von draußen kannst du sie nur durch das Zauberwort bewegen. Und was willst du nun tun? Mit deinem Kopf die Tür einschlagen, wenn du mich weiterhin mit so törichten Fragen aus der Ruhe bringst. Gandalf sah nach, murmelte, hob die Stimme und schrie: Öffne dich! Öffne dich! Edro! Edro! Er schlug mit dem Stab gegen die Inschrift und den silbernen Stern in der Mitte. Aber der glatte, graue Stein rührte sich nicht. Boromir warf einen Stein ins dunkle Wasser. Es gab ein Rauschen und ein Gurgeln. Große Wellenkreise bildeten sich auf der Oberfläche und bewegten sich langsam auf die Felswand zu. Warum hast du das getan, Boromir? Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort auch. Und ich habe Angst. Ich weiß nicht wovor, vor den Wölfen oder vor der Dunkelheit hinter der Tür. Oder vor dem See. Schrecke ihn nicht auf. Ich hab's. Melon ist das Losungswort. Melon. Es heißt Freund. Und Merry war mit seiner Frage schon auf der richtigen Spur. Sprich Freund und tritt ein. Das Elbenwort für Freund ist Melon. Melon! Melon! Unter Gandalfs Rufen zeichnete sich plötzlich auf dem Fels eine Tür ab und öffnete sich nach außen. Durch die Öffnung sah man schattenhaft eine Treppe, die steil nach oben führte. Warum gehen wir nicht endlich hinein? In dem Augenblick, als Gandalf sich anschickte, vorauszugehen in die Dunkelheit der Treppe, fühlte Frodo, dass ihn etwas am Knöchel packte. Nein! Hilfe! Hilfe! So, helf mir doch! Aus dem Wasser war ein langer, gekrümmter Fangarm herausgekrochen. Er war blassgrün, leuchtend und nass. Sein gefingertes Ende hatte Frodos Fuß gepackt und zog ihn ins Wasser. Sam lag jetzt auf den Knien und stach mit seinem Dolch auf den Arm ein. Der Arm ließ Frodo los und Sam zog ihn sofort ans Ufer. Hinein ins Tor, die Stufen hinauf, rasch! Frodo, so kommt! Es war gerade noch rechtzeitig, denn die Fangarme ringelten sich übers Ufer, tasteten an der Felswand und über die Tür. Jetzt packten viele Schlangenarme die Türflügel von beiden Seiten und warfen sie mit entsetzlicher Kraft herum. Was für ein Wesen war das? Oder waren es viele? Es gibt in den Tiefen der Welt noch gemeinere Geschöpfe als die Orks. Es hat zuerst nach mir gegriffen. In den Tiefen der Welt. Und da entgehen wir nun gegen meinen Willen. Wer wird uns jetzt führen in diesem tödlichen Dunkel? Ich und Gimli. Folgt meinem Stab.